Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht mit einer Revue zum 50-jährigen Bühnenjubiläum der Rolling Stones. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Knows for sure, but he ain't talk about it anymore. Is it Claudine? There was blood in the shadow and blood in the snow. She washed the hands of the whole damn show. Claudine. She shot him once right through the head. She shot him twice right through the chest. Judge ruled it was an accident, Claudine. Accidents will happen. Let's go! Ursprünglich sollte dieser Song einmal als Ouvertüre des Stones-Albums Emotional Rescue veröffentlicht werden. Claudine heißt der Song mit den zwei Akkorden und er handelt von den seltsamen Ereignissen um einen Todesfall in der High Society. Claudine Longet war seit Beginn der 60er Jahre als Schauspielerin und Sängerin bekannt geworden. Sie heiratete den easy-listening Crooner Andy Williams und gehörte mit ihm zum engeren Freundeskreis von Robert Kennedy. Nach ihrer Scheidung 1975 ging sie eine Beziehung mit dem Ski-Olympioniken Wladimir Spider Savage ein. Im März 1976 starb Savage an Schusswunden, die er sich angeblich beim Demonstrieren der Waffe zugezogen hatte. Wegen diverser Verfahrensfehler kam Claudine Longet mit dieser Version eines Unfalls durch, obwohl die Autopsie den Verdacht genährt hatte, die Schüsse auf Savage von hinten und aus knapp 2 Meter Entfernung abgefeuert worden waren. Claudine Longet wurde zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt, die sie peu à peu an Wochenenden absitzen konnte. Anfang 1978 begannen die Stones in Paris mit den Arbeiten an diesem Song. Im März 78 ließen sie es dann erstmal gut sein. Im August und September 2011 wurde dann noch der Feinschliff vorgenommen. Stones-Bassist Bill Wyman schrieb in seinen Memoiren, der Song stamme komplett von Keith Richards. Bei den Autorenangaben steht natürlich das übliche Jagger Richards. Aber selbst den Glimmer Twins mit ihrem gelegentlichen Hang zum Zynismus war der Song dann doch etwas zu grenzwertig. Aus Furcht vor einer Klage Longes veröffentlichten sie ihn 1980 nicht als Eröffnungsnummer von Emotional Rescue. Auf Bootlegs kursierten seither die ein oder andere spannende Version. Offiziell veröffentlicht wurde Clojean Ende letzten Jahres als Teil der Deluxe-Ausgabe des Albums Some Girls. Wer Interesse an einer unretuschierten, doppelt so langen Version von Claudine hat, dem oder der sei einmal mehr die virtuelle Suchmaschine und das Museum von YouTube empfohlen. In diesem Jahr des 50. Geschäftsjubiläums der Rolling Stones gab es bisher keine neue Musik von ihnen, aber es fand sich beim Zusammenstellen dieser Soundcheck-Revue auch so noch genug Unerhörtes für beide Feierstunden. Am 9. Juni 1967 nahmen die Rolling Stones in den Londoner Olympic Studios 17 Takes von diesem Song auf. Etliche wurden schon nach weniger als einer Minute abgebrochen, aber die quälende Studioarbeit am 9. Juni hat letztlich eine prima Mischung aus Gitarrenriff, Orthodoxie à la Keith Richards und Psychedelia dokumentiert. Der Gesang wurde dann bei einer anderen Gelegenheit aufgenommen. Brian Jones spielte bei Citadel gleich mehrere Instrumente, wenn man der akribischen Rolling Stones Database glauben kann. Flöte, Saxophon und natürlich das Mellotron, was ein tonbandbasierter Vorläufer des Samplers ist. Das Cembalo spielte Nicky Hopkins. Citadel wurde im Dezember 1967 auf dem Album Their Satanic Majesty's Request veröffentlicht. Die Rolling Stones waren, angeblich auf Initiative Mick Jaggers, auf den psychedelischen Trendzug aufgesprungen, laut vielen Kritikern halbherzig und mit vernachlässigenswerten Resultaten. I beg to differ, wie die Engländer so schön sagen. Mehr von dem Album Their Satanic Majesty's Request später. Ganz sicherlich hatten die Rolling Stones in den 5 Jahren seit ihrem ersten Gig im Londoner Marquee Club im Juli 1962 ihren Horizont beträchtlich erweitert. Get a win. Das war eine Trilogie mit Stones-Aufnahmen aus den Jahren 1963 bis 65. Zuletzt gab es einen Song von Sonny Bono und Roddy Jackson, einem Rockabilly-Musiker von der Westküste der USA. She Said Yeah heißt die Nummer, ursprünglich die B-Seite einer Single von Larry Williams aus dem Jahr 1958. Wer den Kontrast zwischen der R&B-Nummer von Williams und der Garagenrock-Version mit Fassgitarre von den Stones nachvollziehen will, braucht nur den Songtitel, den Namen Larry Williams und das Zauberwort YouTube in die Computertastatur zu tippen und voilà. Die Stones nahmen She Said Yeah im September 1965 in Los Angeles auf, er erschien dann noch im selben Monat auf der britischen Ausgabe ihrer LP Out of Our Heads. 2010 tauchte die Stones-Version von She Said Yeah dann in einem Werbefilm von Chanel auf. Los ging die Trilogie mit der ersten sogenannten Eigenkomposition der Stones, Stoned heißt die Nummer. Als Autoren wird das Pseudonym Nenker und Felch benutzt. Möglicherweise waren damals damit nicht nur Jagger Richards gemeint. Tatsächlich ist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Instrumental Green Onions von Booker T and the MGs erkennbar, aber der Einsatz der Mundharmonika und des Klaviers ließen das Ganze sowieso mehr nach Blues klingen als die Booker T-Nummer. Der minimale Textbeitrag, soll heißen das Wort Stoned, waren auf jeden Fall Grund genug, diese Nummer damals nicht in den USA zu veröffentlichen. In England erschien sie im November 1963 als B-Seite der zweiten Stoned-Single I Wanna Be Your Man. Nach Stoned gab es einen Song von der ersten LP der Rolling Stones, Can I Get a Witness? Diesmal eine echte Coverversion. Can I Get a Witness war 1963 ein mittelgroßer Hit von Marvin Gaye gewesen. Die Stones coverten die Nummer mit viel Leidenschaft. Das Klavier spielte laut Stones Database der sechste Stones, Ian Stewart, der Mann, der rechtzeitig vor dem Karrieredurchbruch im Frühjahr 63 auf Initiative von Manager Andrew Oldham geschasst worden war, weil er nicht hip genug aussah. Ian Stewart arbeitete bis zu seinem Tod 1985 weiterhin immer wieder für die Stones, mal als Pianist und meistens als Roadmanager. Von den Beatles hat es während Bestehen der Band keine offiziellen Live-Aufnahmen gegeben. Das erste Live-Dokument der Stones erschien dagegen schon 1965 in Form einer 7-Inch-EP mit 5 Songs, die im März 1965 in Liverpool und Manchester mitgeschnitten wurden. Stones live im März 1965 mit einer Version aus dem Repertoire von Bo Diddley alias Ellis McDaniel, I'm All Right. 1966 erschien das erste Album der Rolling Stones, das ausschließlich aus Jagger Richards Eigenkompositionen bestand. Aftermath heißt die LP. Sie erschien in England im April 1966. Brian Jones trat in diesem Jahr erstmals in der Rolle des Experimentators auf. Er bereicherte die Klangpalette der Band mit Riffs auf dem Marimbaphon, zarten Akkorden auf dem Dulcimer, eine Art Zither, mit einfachen Melodien auf der Sitar oder sogar mit den elektronischen Klängen des Theremins. Blues und Rhythm and Blues blieb aber weiterhin das Lebenselixier der Band. Hier sind drei Aufnahmen aus diesem Jahr 1966.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Rolling Stones gibt's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr eine Revue mit seltener gehörten Nummern. Das war gerade eine psychedelisierte Variante des Bo Diddley Beats vom 67er Album Between the Buttons, Please Go Home. Das Mellotron und das Theremin spielte hier laut der Rolling Stones Database Brian Jones. Davor gab's das elisabethanisch anmutende I Am Waiting vom Album Aftermath aus dem Jahr 1966 mit Brian Jones am Dulcimer. Und los ging's mit einem Echo angereicherten Blues mit Brian Jones an der Mundharmonika. Who's Driving Your Plane erschien ursprünglich als B-Seite der Single Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow im September 1966. 1967 erschienen zwei LPs der Band, im Januar wie gesagt Between the Buttons und im Dezember 1967 Their Satanic Majesty's Request. Ganz nebenbei gab es in diesem Jahr die Probleme mit Verhaftungen und Prozessen gegen Jagger, Richards und Jones. Das Satanic Majesty's Album wurde von vielen als halbgarer Abklatsch des Sgt. Pepper Albums der Beatles abgetan, was erstaunlich ist. Aus welchen Gründen auch immer, die Stones veröffentlichten auf dieser LP einen längeren Track, der sich weiter vor in den Bereich frei improvisierter Musik wagte, als alles, was seinerzeit in England von Popbands auf Platte kam. Allenfalls die Klangreisen einiger US-amerikanischer Acts kamen dem nahe. Auf ihren LPs konnten die sowas 1967 aber noch nicht veröffentlichen. Gelegenheit jetzt also, den Rolling Stones und Background-Sängern John Lennon und Paul McCartney zuzuhören. Irgendwann im Juli 1967 entstand dieser Track. Die kurze Pause danach ist gewollt. Seite 1 der LP Their Satanic Majesty's Request wurde nämlich noch von einem kurzen, aber hörenswerten Instrumental ohne Titel abgerundet. die Rolling Stones anno 1967 mit Sing This All Together, See What Happens und mit einem kurzen Instrumental, dem gar kein Titel mehr gegeben wurde. 1968 hatte sich der musikalische Wind schon wieder gedreht und die Stones nahmen Songs wie diesen auf. We'll pull aboard some frost bread, started down the road, started down the road. All he had started down the road. Going out in this world, well, God only knows. And that'll be the way to get along. Well, poor boy, all he had, family come in the land. Family come in the land. Spent all he had, family come in the land. Well, he was born, I'm here to serve a man. Waiting here. at your kitchen door. Das waren zwei Songs von den beiden Stones-Alben der Jahre 1968 und 69. Gerade eben die Keith Richards-Nummer You Got the Silver mit Keith Richards erstmalig in der Rolle des Leadsängers, aufgenommen im Februar 1969, die letzte Stones-Aufnahme, an der Brian Jones beteiligt war. You Got the Silver erschien Ende des Jahres auf der LP Let It Bleed. Der Song davor war von Reverend Robert Wilkins, Prodigal Son. Er erschien Ende 1968 auf dem Album Beggar's Banquet. Die erste Stunde der Rolling Stones Revue zum 50-jährigen Jubiläum geht so langsam zu Ende. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 2 Uhr Nachrichten, bis dahin aber noch Gelegenheit, einer Band zuzuhören, die mit viel Fantasie aus einem Country-Rock-Song der Stones eine Funknummer macht. Dead Flowers in der Version von Anthony Joseph and the Spasm Band anno 2011. Well, when you're sitting there in your silk upholstered chair, talking to some rich folks that you know, well, I hope you won't see me in my ragged company. Take me down. I know you think you're the queen of the underground, and you can send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the mail. Send me dead flowers to my wedding, and I won't forget to put roses on your grave. Sitting back in your rose pink Cadillac, making bets on Kentucky Derby Day. Well, I'll be in my basement room with a needle and a spoon, and some of the girls can take my pain away. Take me down, little Susie, take me down. The queen of the underground. That's right. underground.